Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Irgendwas ist doch immer. Mein Name ist Stefan und heute, liebe Zuhörer, heute ist mal alles anders. Wir haben nämlich eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Es gibt heute eine Retro-Folge aus dem Juni 2010. Das ist nämlich die Folge 102 vom damaligen blog.juba.de Blogcast. Also viel Spaß bei Folge 177, aka 102. Jetzt geht's los. No recording steht hier. Gute Unterhaltung beim Blogcast mit Stefan und René. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 102. Folge des blog.juba.de Podcasts. Ich bin René. Und ich bin Stefan. Herzlich willkommen. Und wir sind hier am wunderschönen Ostbahnhof. Oh, es ist scheiße warm. René, wir müssen hier weg. Ich komme noch dazu. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier 5 Minuten auf dich gewartet. Das Publikum hier ist echt außergewöhnlich. Ja, ich habe mich extra verspätet. Das ist meine Taktik. Du musst dir langsam merken, damit ich wobei ein bisschen was kennenlerne. Ja. Wobei, guck dich doch mal um. Ganz nett. Also, es ist... Ja, ich dachte schon, ich wohne irgendwie in einem aber jetzt musst außergewöhnlichen du, Bezirk, aber was hier... Musst du den Hörern auch sagen, wo wir jetzt nur sind? Am Ostbahnhof, hatte ich schon erwähnt. Achso, habe ich gar nicht mitgekriegt. Berlin-Ostbahnhof, ja, ich war noch nicht ganz da. Ja, der ehemalige Hauptbahnhof. Ja, da gibt es ja leichte Verwechslungen immer. Ja. Aber wir haben ja jetzt einen Hauptbahnhof, aber das ist ein anderer, da kommen wir auch nochmal hin irgendwann. Oder? Ja, das können wir mal machen. Ja, ich würde sagen, bevor wir... mit der heutigen Sendung anfangen, würde ich noch mal zur letzten Sendung was sagen. Da ja, sind mir noch ein paar Sachen im mir Nachhinein auch aufgefallen. Aha, Tierpark, ihr erinnert euch? Genau, war ja das Top-Thema. Ja, ich kann ja gleich mal... Du hast den Namen rausgefunden. Ich habe ihn parallel auch für dich rausgefunden. Ja, na, ich habe es ja auch verlinkt in den Shownotes. Es ging noch mal um den Herrn Date und um die Moderatorin des Berliner Rundfunks, die immer mit Herrn Date ein Tierparkgespräch geführt hat. Und das war Karin Rohn mit einem rollenden Herr. Ja, genauso wurde mir das auch mitgeteilt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte die sogar. Also meine Großeltern haben es. Ja, selbstverständlich. Ja, dann noch zum Zoo, was vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen sein kann, ist die Kooperation zwischen Tierpark und Zoo. Ist wirklich nicht so. Nein, Konkurrenten. Ich glaube, es ist so rübergekommen, als wäre sie seit 1844 die Kooperation. Das macht natürlich keinen Sinn, weil den Tierpark gibt es ja erst seit 53, 54. Ja, haben wir beide nicht aufgepasst. Ist natürlich, ja, es ist falsch rübergekommen. Die Kooperation ist mit dem Zoo, den es seit 1844 gibt. Aha. Ja. Guck an. So war das gemeint. Ja. Ja, hast du noch was zu erzählen? Also ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. Es ging wohl darum, im Tierpark gibt es keine Braunbären. Hattest du behauptet? Nein, aber wurde mir gesagt, das soll ich nochmal erwähnen. Ach so, okay. Es gibt keine Braunbären im Tierpark. Und das ist ja schade, weil der Braunbär ist ja das Wappentier von Berlin. Echt? Also diese großen Bären, die wir gesehen haben, als wir dort waren, das waren definitiv keine Braunbären. Das richtig. Glaube ich. Aber ich möchte meinen, dass da schon mal größere Bären drin gesessen waren. Die so hat man es mir gesagt. Als Braunbär identifizieren hätte echt können, ja. Nur weil die braune Fell. Aber ich weiß schon fast, aus welcher Quelle du das hast. Ja. Und deswegen würde ich dem auch Glauben schenken. Ja, okay. Soll man sagen, den Namen kann man nennen vom Berliner Bärenverein? Echt? Heißt er so? Ja, Berliner Bärenfreunde. Ach, die Berliner Bärenfreunde. Genau. Ja, dann zum Tierpark noch eine Sache. Aha. Das weiß ich noch gar nicht. Ich bin im Gespräch mit dem Tierpark. Also erstmal, ich habe mich entschieden mit der Familienkarte, das werden wir jetzt dieses Wochenende anleihen, werden von der Familienjahreskarte holen. Siehst du, was und da damit müssen wir eigentlich vom Tierpark noch ein bisschen dem Elefanten ein Jahr Futter Rabatt kriegen. Ein Jahr Futter, einen Tag Futter gewährleisten. Ja. Ja. Nee, und, wir tätowieren dem Elefanten unsere Domain auf die Haut. Nee, das, eher nicht. Da kommen die Tierschützer jetzt. Der merkt sich das nämlich sehr lange. Ah, ein Elefant vergisst nicht. Wir sind im Gespräch mit dem Tierpark. Ja. Wieso und wir? Zwar habe ich uns angeboten als Tierpfleger auf Halbtagsbasis. Bist du doof? Ich denke, das wäre doch mal eine coole Sache. Wir beide als Tierpfleger im Tierpark unterwegs. Natürlich. Da müssen wir noch mit unserer Versicherung reden. Ja, da. Also, ich denke mal, das kann man auch so ab... schöner Fall. Ja, genau. Ja, ich denke, das kann man auch irgendwie in so einem Rahmen machen, dass es ungefährlich ist. In der PR-Aktion. Ja. Genau. Ich kann ja die Mäuse füttern und du die Löwen. Genau. Ja, da wollen wir mal gucken, was bei rauskommt. Das ist im Juli werde ich ja wahrscheinlich genaueres wissen. Aha. Weil das ist so, es geht jetzt darum, dass der Tierparkdirektion zu vermitteln, weil die nicht so internetaffin sind, was ist so ein Blog und so, und das wollen die halt gerne wissen. Also das, ich stelle mir das so vor, ich stehe dann daneben und jetzt füttert René den Tiger, oder hat ein ganz großes Stück Fleisch mit. Oh, was macht er jetzt? Wo ist denn die Hand von René? Genau, so ungefähr. Also wie gesagt, ich hoffe ganz doll, dass das klappt. Im Juli wissen wir mehr. Genau, und jetzt ist auch wieder ein bisschen ruhiger, weil wir sind gerade unter die S-Bahn-Brücke durch. Das war etwas laut. Weitere Termine, die anstehen? Druckerei, Tippspiel. Da muss ich sagen, Fußball-WM. Habe ich heute ganz frisch gerade erst die Info bekommen. Also der Termin ist noch nicht bestätigt. Wir müssen uns da noch ein bisschen holen. Und, okay. Was ist das? Okay, müssen wir halt mal gucken. Oh, da passt doch. Wollen wir schon mal anfangen mit dir? Nasenbären? Ja. Ah. Aber keine Haustiere, oder? Nein, die arbeitet zu lang. Ach so, dann viel Spaß. Ebenso. Zwei Glaubst du denen das? Aber es passt ja zu unserem Tierpark-Thema. Zwei Nasenbären. Wollen wir dir hinterhergehen? Die hier Gassi geführt werden. Ja. Ich konnte leider kein Foto machen. Ja. Glaubst du denen das mit dem Fernsehen? Die arbeiten fürs Fernsehen, ja. Also warte mal, wir müssen überlegen, für welchen Sender. Ja. RTL? Ja. Hatte doch mal so einen Nasenbären. Wie hieß der? Der Nasenbären, keine Ahnung. Ach so, übrigens, wir arbeiten fürs Kino. Ja. Ja. Für die Bundesregierung. Genau, wir sind im Auftrag der Bundesregierung unterwegs. Ja, also Druckereitermin, wie gesagt, da habe ich jetzt die Info gekriegt. Eventuell der nächste Podcast aus einer Druckerei, aber abwarten. Wobei der nächste Podcast, ich versuche auch da einen Aufzeichnungsort zu finden. Ich glaube, wir müssen mal kurz das Mikrofon ausmachen. Bei einer Wurst mal wieder ganz gemütlich im Grünen. Was hältst du davon? Mit Publikum, Live-Publikum? Wie? Mit Gästen. Ja, was denn für Gäste? Marien, also ich bin da am Arbeiten, dass wir da aufzeichnen können. Dann können Ach, wir auch wieder auf dem Grundstück Podcast sozusagen. Machen, weil wir haben ja. Ja, jetzt kommt nämlich das schlechte Gewissen von René. Wir haben den ersten Anrufer, der seinen Black Story auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat. Richtig, da dürft ihr euch gespannt drauf freuen. Das müssen wir mal langsam anschubsen. Ja. Wir haben die Black Stories etwas vernachlässigt, müssen wir zugeben. Ja. Dann denke ich, wenn wir in einem der Podcasts auch ein bisschen sportlich werden, dann wollen wir noch nicht so viel verraten. Der geht hier schon. Ja, volles Programm, jetzt kommt der Sommer, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt erstmal die Fußball-WM. Ne? Ja gut, die wird das alles ein bisschen ausbremsen. Genau. So ist es. Ja, also wie gesagt, diese sportliche Geschichte, du hast mir da gerade was gegeben, das wird in die Richtung gehen, denke ich, dass wir mal so ein Sportevent damit verbinden. Verstehe, genau. Ja, dann wir spielen Tennis. Viele, viele Beiträge werden jetzt im Podcast, im Blog auch kommen. Also da ist einiges in der Pipeline. Ui. Ja, ich habe schon gesehen. Da. Ja, das ist nur ein Bruchteil von dem, was da auf Lager ist. Da ist mir aufgefallen, da ist neulich ein Beitrag, oder heute sogar, am Aufzeichnungstag, ein Beitrag über Milchglas. Und du hast immer geschrieben, wer das einen Sichtschutz am Milchglas haben will. Aber dafür habe ich doch Milchglas. Ja, aber da kann man trotzdem durchkommen. Ja, das ist ja natürlich. Das Problem. Wir haben damals einen Schrank gekauft. Ja. Auf dem Foto sieht man es auch. Man sieht die zwei Kleberollen stehen. Ja, gut. Ne? Also das war mit es gibt wahrscheinlich verschiedene Stärken. Ja, genau. Das fiel mir nur auf. Ach so, ja. Aber ansonsten eine kreative Idee auf jeden Fall. Dann nächstes Event, was ja auch noch ansteht, ist die Sommerparty, wo wir uns jetzt auch langsam vorbereiten müssen. Sommer? Ist doch noch gar kein Sommer. Es ist jetzt Juni. Am meteorologischer Sommer. Im August, denke ich, wird die Party steigen. Das wird das so heißt, schnell rumgehen. Übrig, ja. Ne? Ja. Also es wird jetzt hier Knallauffall, also der Sommer wird Action geladen. Und ich würde sagen... Kann ich da nebenbei noch arbeiten? Bei so viel Arbeit und das Jubiläum der letzten Sendung haben wir uns auch eine Belohnung verdient. Ja. Ich hatte ja schon einen Beitrag darüber geschrieben. Unsere Jubiläumschokolade. Ah ja, ich wollte schon sagen. Ja, und ich würde sagen, lass uns mal irgendwo hinstellen, wo uns nicht so viele Leute auf die Hände gucken, damit wir ganz in Ruhe die Tafel Schokolade mal anbeißen können für uns. Oh ja. Also für euch. Wir können ja auch die Passanten mal kosten lassen. Nein. Okay, stimmt, ist ja unsere. Wir können ja mal inzwischen sagen, wo wir jetzt hier stehen. Wir sind nämlich ein bisschen gelaufen am Ostbahnhof und stehen jetzt vor dem... Ja, Berliner werden es kennen, ein historisches Haus, würde ich sagen. Das berühmte Kaufhaus am Ostbahnhof. In den verschiedensten Farben. Also Rot, Blau, Grüntöne. Und heutzutage ist es die Galerie Kaufhof so rum. Genau, da stehen wir jetzt. Und René packt jetzt die Schokolade auf. Ja, sie hat schon ein bisschen gelitten. Ja. Aber ich habe sie in Silberfolie eingepackt. Macht sich schlecht bei 30 Grad. Oh, so, guck mal. Ui, blog.über.de, kenne ich. Ja. Haben die das mit uns abgesprochen? Das ist so ein Merchandising-Artikel. Und hier, guck mal, Stefan, Goldflocken. Hurö, Saniversaire. Ja, zu unserem Jubiläum. Und ich würde sagen, wir knüpfen jetzt mal ein Stück ab. Ja, knüpfen mal ein Stück ab. Dankeschön. nicht ein Streifen. Jetzt habe ich das R von Anniversaire. Also ich kann dir so viel sagen, Goldstaub. Die Goldflocken da drauf, die sind ungiftig. Weiße Schokolade, muss man dazu sagen. Und an unseren Hörer Axel, sorry, dass wir schon wieder essen. Hm. Aber ich würde sagen, dann kauen wir die Schokolade runter und lassen Leo kurz ran. Hm? Und dann haben wir lecker. Zeit, denke ich. Ist das lecker. Mehr davon, gib mal her. Würde ich sagen, Leo, erzähl mal deinen Witz und wir hören uns gleich wieder. Genau, wir essen noch ein bisschen. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Hallo, ich bin der Leo, ich erzähle euch jetzt einen Witz. Geht zwei Erbsen den Gang entlang, da sagt die eine, Achtung, Achtung, da kommt eine Treppe. If you're happy and you know it, nod your head. We are! So, wir sind zurück. Ja. Ich wollte, was los hier am Ostbahn? Was ich noch kurz zu der Schokolade und den Goldflocken sagen wollte. Hm? Ja. Also es sind 23 Karat. Und der Schokoladenkennzeichnung ist E175. Ja. Und wie gesagt, das ist total ungiftig, reichert sich nicht im Körper an, also brauchst nicht auf Klo rennen nachher und hoffen, du hast noch Goldstaub am Mund, Stefan. Brauchst nicht hoffen, dass du dann das bei Briefgold abgeben kannst. Ach so, ein Geld einhauen. Genau. Ja. Genau, die ist auch zum Verzehr geeignet, also ja. Und, also schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Dieses Goldpulver E175 ist ausschließlich zugelassen, um Überzüge für Süßwaren, Verzierung von Pralinen und Liköre zu dekorieren. Ah, darfst du keinen Missbrauch mitmachen. Ja, also nicht mit einkaufen gehen. Nee, nicht deine Wohnung verzieren. Ja. Kannst du nochmal sagen, wer der Hersteller ist? Das ist, oh Gott. Weil wir müssen dazu sagen, es ist ja unser Geburtstagsgeschenk. Genau, quasi. Also unser Jubiläumsgeschenk. Genau. Weil wir ja 100 Folgen Podcast vor 4 Wochen gefeiert haben. Der Beitrag ist verlinkt, da könnt ihr nochmal schauen. Also genau. Das ist ein super... Also auf jeden Fall eine schöne Geschenkidee, wenn ihr mal jemanden... Und kommt direkt aus der Schweiz. Ja. Muss man auch dazu sagen. War eine Zollbanderole drauf. Deshalb hat das so lange gedauert. Ja, aber es wird nur am Montag verschickt. Ja. Damit das nicht auf der Post am schmilzt. Aber Vorsicht. Ja. Genau. Ja. Ja, Leos Witz haben wir jetzt. Ah, wir haben wieder nicht gelacht. Also wir machen ja immer denselben Fehler. Ja, ich kenne die Witze ja alle schon. Ich muss mir die ja dreimal am Tag anhören. Muss mal ein paar Witze nachlegen, ne? Sonst ich wollte gerade sagen, schon das ist letzte Folge, aber auch 4 Witze schon wieder. Das heißt, 8 Wochen sind schon wieder vergangen. Wiederum, ja. Meine Güte. 2 Monate. Die Zeit rennt. Ja, aber da habe ich auch schon wieder eventuell was Neues, Nettes in der Pipeline. Oh, du erzählst diesmal Witze. Ja, so ungefähr. Nee. Erwachsenenwitze. Müssen wir mal schauen. Ist jetzt ist erstmal nur eine Idee. Habe ich gestern mal getestet. Ja. Ja, ist ganz gut. Und mal gucken, vielleicht probieren wir mal einen Test nächste Folge aus. Okay. Unsere neue Einspielerserie. Ein Piloten sozusagen. Ja. Wollen wir noch ein bisschen laufen? Ja, können wir machen. Wollen wir rechts? Ist ein bisschen sonnig. Dann wir können ja mal hier so ringsrum. Oh, bin ich schon braun geworden. Genau. Gut, dass wir einen Podcast haben. Was ist das eigentlich für ein Gedenkstein? Ja, da können wir gleich mal gucken gehen. Ja. Was ich zum Einspielen noch sagen wollte, ich war ja in diesem UFO gewesen. Ne? Ja. Der Beitrag, der kommt auch demnächst. Zeit lässt es einfach nicht zu. Da habe ich eigentlich auch einen Einspieler vorbereitet gehabt, wo ich dachte, es ist ja Blödsinn, wenn ich selber in der Sendung bin, dass wir dann einen Einspieler machen. Ja. Das, wie gesagt, kommt in Beitragsform nachher dann irgendwann mal. Und scheiß auf den Einspieler. War eh laut da gewesen. Okay. War nicht so ein Techno-Fest gewesen um die Ecke. Naja, aber auf jeden Fall wirst du noch drüber berichten. Über das, genau, das UFO. Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon die Rede ist. An der Futuro Spree 13. Ist das Futuro-Haus Nummer 13. Eine futuristische Skihütte eines finnischen Designers. Ich wollte gerade sagen, was zufällig entdeckt. Beitrag dazu gibt es auch. Beitrag, und also, es gibt mehrere Blog. Futuros. Deshalb ist es die 13. Wobei die 13 ist jetzt das Letzte. Also ach, mehr gibt es. Mehr gibt es jetzt nicht mehr. 22 wurden hergestellt. Ich möchte auch nicht so viel erzählen. Gut. Steht nachher alles in dem zweiten Beitrag zum Futuro. Ihr könnt lesen. Lest ihr könnt das lesen. Lest euch das durch. Genau. Ja. Ja, so Themen der Woche, Stefan. Viel passiert. 12 Points to Germany. Ja. Ja. Und das lässt den, ich hoffe, ich kann das jetzt noch richtig zitieren, das lässt den nötigen Respekt vermissen. Deshalb trete ich zurück. Ach so. Ja. Ja, der Adler, der deutsche Bundesadler hat keinen Horst mehr. Hat er sich etwa jetzt zum Horst gemacht? Kann man ja auch fragen. Nee, wer ist der Nächste, der sich... Wer wird jetzt zum Horst gemacht eigentlich? Ja, genau. Aktuell, die ehemalige ja schon, Familienministerin oder? Ist ja... Nein, die ist ja schnell wieder vom Tisch gewesen. Wobei es gut gewesen wäre, weil dann hätte sie die Füße stillgehalten im Internet. Die ist ja für ihr... was ist denn im Internet? Da ist so viel Zeit vergangen jetzt. Für ihren extremistischen Internetansatz bekannt. Ja. Den sie dann... Eigentlich würde sie das Internet wahrscheinlich radikal verbieten. Hat man manchmal den Eindruck? Naja, es wird auch etwas heiß gekocht, glaube ich. Das. Aber wird es jetzt? Herr Wolf, wer auch immer das ist. Herr Wolf, ja. Bist du sicher? Es sind ja noch ein paar Tage Zeit. Ja, und der Herr Gauck steht ja auch zur Debatte. Ihr wisst es schon, nehme ich an. Wie? Na, die Zuhörer. Achso, wer es ist? Nein, das wird doch erst am letzten Tag im Juni entschieden. Da ist doch die Wahl. Da ist der Podcast ja schon lange raus. Natürlich. Da sind wir ja auch schon aus Südafrika wieder in Berlin. Nee, sind wir wieder zurück. In Deutschland. Nein, natürlich nicht. Ja. Was ist dein Tipp? Wer wird der neue im Bundes? Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass irgendwelche Leute mit Mikrofonen durch die Stadt rennen und fragen, wen so das Volk wählen würde. Aha. Und auf den Hinweis hin, dass man ja gar nicht den Bundeskanzler wählen kann, den Bundespräsidenten, haben die Leute mit dem Mikrofon wohl sehr verstört geguckt. Ach so? Ja. Also für, wenn ihr es auch nicht... Wollen wir es mal probieren? Ja, wen wählen Sie denn am 1. Juli zum Bundespräsidenten? Wahl zum Bundespräsidenten. Das ist doch mal ein Gag, oder? Frag ihn nicht. Ich glaube, halt so einen leichten, schrägen Ansatz. Aktion folgt Reaktion. Ja. Lena hast jetzt einfach übergangen. So, also die hast du zwar kurz angedeutet, ich habe die nicht übergangen, nein. Wir sind jetzt nicht nur Papst, sondern auch... Lena. Ist das Fernsehen? Ja. Nee. Jetzt, wollt ihr irgendwas sagen? Ja. Irgendjemand grüßen? Dann grüßen wir jemanden. Piesmann. Okay. Piesmann kenne ich gar nicht. Piesmann? Piesmann hat die gesagt. Die hat dich beschimpft. Ich. Ist kein Fernsehen. Woher willst du das wissen? Weil hier keine Kamera ist. Die ist versteckt. Das ist nämlich versteckte Kamera. Lass ihn nicht veräppeln. Wie heißt du denn? Darfst du nicht verraten? Sehr gut aufgepasst. Muss ja auch nicht. Genau. Ich heiße Babala Shagala Bing. Okay. Nein. Wenn du fertig bist mit den Kindern zu spielen, dann können wir weitermachen. Ja. Ja. Die Kamera ist da drüben. Musst du heute Abend mal gucken. Ach, reingefallen. Ich bin woanders. Ich bin weg. Du bist weg? Ist es ein Internet mit ihr? Ist es ein Internet oder mit ihr? Mit Internet ist schon richtig. Ja? Wie heißt Dida? Machen die Video? Dieses Mädchen heißt Dida. Nee, Video ist es nicht. Okay, ich schließe mal ein. Ja? Dann? Hallo, Piesmann. Ja, Piesmann, immer noch Piesmann. Scheint hier in der hat Gegend ein verbreiteter Name zu sein. Ja, hat nur ein Freund. Ja, ist aber genau machen das Lena-Publikum. Ja. 246 Punkte. Ich konnte es ehrlich gesagt nicht fassen. Ja, unglaublich. Respekt für die Leistung. Viele meckern herum. Ich habe die Woche irgendwas von Plagiatsvorwürfen aus Belgien gelesen. Scheißegal. Wir haben es. Wir haben der Grand Prix ist wieder in Deutschland. Und das Geile ist, nächstes Jahr bin ich mal gespannt, wo der stattfindet. Aber die Chancen stehen ja gut für Berlin, hat man gesagt. Weil nur wir haben eine schöne große Halle, die auch zu dem Termin frei ist. Warum zeichnen wir dort nie auf? Wollten wir ja. Wir reden natürlich von der O2 World am Ostbahnhof, die hier gleich um die Ecke ist. Sollen wir die mal anmieten für einen Podcast? Das wäre, also 15.000 Leute passen rein. Viel cooler ist es doch, wenn gar keiner, also wenn nur wir dort sind und aufzeichnen. Das wäre natürlich auch mal ein Gag. Lass uns doch mal in den Tunnel gehen, damit haben wir ungefähr das Erlebnis. Das erinnert mich so an die Philharmonie, wo wir mal bei einer Generalprobe von Maite waren. Da haben wir einen Podcast aufgezeichnet. Richtig, und da war ja auch alles leer. Nur die Musiker haben geübt. Nur die Musiker haben geübt, ja. Das war cool. Das war auch sehr schön gewesen. Nein, und vor allen Dingen bin ich gespannt, wer nächstes Jahr den Grand Prix moderieren wird. Im perfekten Englisch. Aus Deutschland. Ein Moderator. Oder ein Moderatoren-Duo. Ein Tipp. Das wird ein Duo werden, denke ich mal. Hunziker. Ja. Die nehmen die Hunziker, kann ich sagen. Meinst du? Und Gottschalk. Meinst du? Ja. Na, Gottschalk, ich weiß nicht, wie das ist, weil normalerweise gehört der Grand Prix ja dem NDR. Und da müssen wir Gottschalk anbieten. Gottschalk ist ZDF, NDR ist ARD, ne? Ja. Ja. Vielleicht macht es ja Stefan Raab persönlich. Deutschland zuliebe kann man nochmal zusammen Hand in Hand arbeiten. Natürlich. Aber ist schon erstaunlich, wie sozusagen dieses, wie sagt man, das Stiefkind Eurovision Song Contest auf einmal so auflebt. Ja. Genau. Aber ich denke mal, da haben die Medien auch ihren Anteil dran. Ja, das kannst du manchmal nicht lenken. Weil das, im Vergleich zu den letzten Jahren war es auch eine richtig gute Ausscheidung diesmal. Also das war sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. Und nächstes Jahr bitte mehr davon. Ja, da steckst du manchmal nicht drin. Ich glaube, so ein wirkliches Erfolgsrezept gibt es nicht. Und irgendwie, manche Sachen kommen halt, werden halt groß, andere nicht. So ist es. Wie würde Lena sagen? Sichi. Apropos vollkommen recht. Musik, du hast vorhin Konzert auch gesagt. Ja. Ich war auch bei einem Konzert gewesen. Nein. Ja. Dann erzähl doch mal. Der Leo hat gespielt. Der Leo hat gespielt. Ja, werde ich auch noch einen Beitrag vorbereiten. Hast du noch Ohrenschmerz? Nein, natürlich nicht. War sehr gut. Er hat, ich habe ihn ja auch schon am Klavier mal spielen. Ein selbstkomponiertes Stück auch vorgetragen. Oh. Gut, sind jetzt alles so irgendwie 30 Sekunden oder 1 Minute, kann ich jetzt schwer einschätzen. Ja, aber Beitrag kommt und war sehr, sehr nett gewesen. Aha. Fand ich toll. Ja, das ist doch schön. Da steht ihm eine große Karriere bevor. Und wenn er richtig berühmt ist, dann kann er auch mal einen Podcast spielen. Genau, dann können wir mal den Podcast auf 2 Stunden verlängern, kann eine Stunde er spielen. Genau. Oder kann er im Hintergrund spielt laufen. Live, genau, er spielt live im Hintergrund. Weißt, er folgt uns immer dann sozusagen. Wie in so einer Bar. Er braucht ein mobiles Klavier, ja, okay. Stimmt. Aber wie in so einer Bar, weißt du? Ja. Das wäre cool. Das kann man, genau. Das wäre cool. Werde ich wir mal trinken ein Bierchen dabei. Wir trinken. Genau, wir sind ja dann auch schon, bis er dann so groß ist, dass er so lange aufbleiben darf, um mit uns aufzuzeichnen. Genau, dauert ja nicht mehr lange. Ne? Dann sind wir auch schon so alt, dass wir wahrscheinlich mit dem Bierchen ganz gut bedient sind. Genau, da freuen wir uns noch über ein Bierchen. Ja. Du hattest noch andere Themen? New, hast du da irgendwas? Die New. Ihr erinnert euch, die personalisierte Tageszeitung. Was hast du denn in deinem jetzt damit zu tun? Oder klingelt? Nein, ich hab einen Zettel. Mein Telefon klingelt nicht im Podcast. Das und auf dem Zettel steht? Da stehen die Themen. Ach so. Nein, also meine Testphase ist jetzt auch abgelaufen, deine ja auch, ne? Nee, ich habe das so gestreut, weil ich nicht Zeit habe, jeden Tag so eine Zeitung zu lesen. Das habe ich gar nicht gefunden, aber es geht, man ja. Man kann das deaktivieren. Erstens, man deaktiviert dein Profil. Oh, so, verstehe. Und dann liefern sie halt nicht. Und dann liefern sie halt nicht. Ja. Ah ja, aber ihr müsst ja wissen, habe ich im Beitrag aber auch ist ja Prepaid, du hast vollkommen recht, ja. Aber ist gut mit dem Prepaid für dich, ne? Also das hat man auf jeden Fall gut unter Kontrolle. Genau, wobei ich sagen muss, also ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Mir sind da klitzekleine Fehler aufgefallen, aber... Wo drin? Da kann man ja... Inhaltliche? Ja, einige Themen haben sich gedoppelt irgendwie. Einige Themen? Ja, ich habe auch in dem Blogbereich oder was? Weil du hast ja die Zeitungsthemen, können sich ja nicht doppeln. Du sagst Titelseite und dann hast du Titelseite. Und ich habe auf der Titelseite, habe ich zum Beispiel von irgendeinem Feed, ich weiß nicht mehr was, ein Thema. Ach so, und danach kommt dasselbe Thema nochmal. Ach so, also das, das ist ein bisschen schlecht, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Kann ich nochmal in meinem Profil gucken. Ja. Aber ich finde es durchaus eine gute Sache. Aber ich persönlich werde es nicht weitermachen, weil ich weiß nicht, ich brauche keine Zeitung. Aber ich finde es gut, weil es ist eine Zeitung, die halt ohne Werbung kommt. Beziehungsweise, klar, wenn die Seiten Werbung haben, dann ist es ja aus den richtigen Zeitungen dann übernommen. Ja. Aber so ist es okay. Also, nee, die Werbung, die soll eigentlich rauskommen. Direkt auf dich zugeschnitten, auf deinen, du bist halt so im Stadtbezirk sowieso, vielleicht haben sie noch nicht so viele Werbepartner. Ja, das kann also normalerweise sind die Werbeflächen sind ausgebaut. Aber auf jeden Fall, was gut ist, also ich regional oder lokal. Kenne auch viele Leute, für die das super in Frage kommen würde. Ja. Wahrscheinlich ist die junge Zielgruppe nicht unbedingt da. Der du zählst dich noch zu den Jungen, ja? Na, hallo, ich bin 14 bis 49, ist doch die Zielgruppe. Okay. Alles klar. Ja. Dann gibt es aber eine alte Zielgruppe nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, nein. Nicht viel zumindest. Nee, aber auf jeden Fall eine interessante Sache, also was du wieder mal entdeckst. Sozusagen. Ja, du hast noch mehr Themen? Nein, ich habe im Prinzip das, was du mir schon gesagt hast. Lena Horst BP hast du gesagt. Ach, BP, ja, British Petrol. Petrol. Man soll ja nicht mehr dahin gehen, hat man gesagt. Ja, aber weißt du, dass du auch dann nicht zu Aral darfst? Weil Aral, weil das ist ja eine Gruppe. Also sind die nicht irgendwann pleite bei den vielen Versuchen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin erstaunt. Ja. Also sie sagen irgendwie, die haben... So viele Millionen dafür ausgegeben. Also die Gewinne liegen wohl weit doppelt da über dem, was sie ausgegeben haben bisher. Ach ja, echt? Also ich habe, glaube ich, mal so eine Zahl gesehen im Monat. Die haben jetzt in dem letzten Monat irgendwie 1,5 Milliarden US-Dollar da ins Meer geschüttet. Ja. Und 2,5 das war nicht Milliarden, das Geld, sondern das Öl haben sie ins Meer geschüttet. 2,5 Milliarden haben sie trotzdem Gewinn gemacht. Ne? Aber ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern diese Zahl. Also ich kann mich auch wieder erinnern, wo sie diesen Versuch unternommen haben, das mit Schlamm zu beschießen, haben sie beschossen und sofort, ja, erfolgreich, erfolgreich. Und dann am nächsten Tag hieß es, oh, hat doch nicht geklappt. Also das sind so, ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt so ein Entschuldigungsvideo übrigens auch von BP? Von BP, wo der Geschäftsführer, ich habe seinen Namen vergessen, im britischsten Englisch sich entschuldigt. Mit wehleidiger Mimik entschuldigt, wir haben für was Fehler passiert gemacht. Ist. Und gesagt hat, dass sie voll dafür gerade stehen. Und das finde ich schon mal gut, dass ein Unternehmen halt auch wirklich dann sich nicht versucht, irgendwie aus der Affäre zu ziehen, was ja auch gar nicht möglich ist in dem Maß. Also, ja, bloß wie soll das weitergehen? Hast du eine Idee? Also sie sind ja jetzt wohl so weit, dass sie den Schlauch oder das eine Rohr dort kappen konnten und jetzt eventuell ein Ventil da draufsetzen können. Also, ja, aber es ist ja ein ziemlich viel schon in Mitleidenschaft genommen. Ne? Ja. Ja. Also ein Ereignis, also ereignisreich, jetzt nicht im positiven Sinne, aber ein Jahr mit außergewöhnlichen Geschehnissen. Sozusagen, ja. Also der Bundespräsident, der freiwillig zurücktritt, was in der Geschichte Deutschlands noch nie gegeben hat. Richtig. Und also wir haben quasi in diesem Jahr schon eine Menge Geschichte geschrieben, würde ich sagen. Die Geschichtsbücher sind voll. Ja. Muss das Jahr aufhören. Na, es ist ja schon die Hälfte fast. Wir sind in der Jahresmitte, ja. Und ich würde sagen, wir sind auch in der Mitte unserer Sendung. Echt? Oh Gott, ja. Dann müssen wir Musik spielen. Machen wir Musik. Ich habe ein tolles Musikstück, was zum Wetter passt. Ich wollte am... René hat zum ersten Mal seit 102 Folgen... Ich wollte noch eingangs dass ich mal sagen, dass du wahrscheinlich das eine oder andere Mal diese Sendung staunen wirst. Ja. Ja, genau. Aber aus Routine werde ich garantiert selber einen Song raussuchen. Nein, wir haben einen tollen Song. Ich wollte erst von Brother Love, Summertime. Aha. Den hatten wir aber schon oft genug gehabt. Das ist ein sehr guter Song. Immer im Sommer wahrscheinlich. Deswegen hören wir dieses Mal von einer norwegischen Band, und zwar von den Love Bugs. Das Sound ist, of Summer. Unser Dank an das norwegische Publikum für den Eurovision Song Contest. Sozusagen, ja. Und die Musik kommt wie immer von www.mivio.com. Aus dem Music Network. Ja, wir machen ein bisschen Pause, ihr hört ein bisschen Musik und wir sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Kinder waren doof, fand ich. Die Kinder waren doof. Ja, habe ich das jetzt? Geht schon weiter. Auf Sendung gesagt. Fangen wir noch Nein, mal an. Das ist doch nicht schlimm. Nein, die waren unspontan. Ja, die waren. Aber das ist die Kindheit von heute, ja. Unspontan, so? Was hast du denn Nee, du wirst, wenn alles gut geht, merken, dass. Aber ich meine, gut erzogen, ne? Hat aufgepasst, hat ihren Namen nicht gesagt. Ja, sehr schön. Na, vielleicht siehst du so aus, dass man dir den Namen nicht sagen darf. Wie? Ja, du bist ja auch dabei. Ne? Und die hat uns nicht geglaubt, dass wir vom Fernsehen sind. Nee, dann macht er. Aber so schließt sich der Kreis, ne? Ich meine, erst die Tiere aus dem Fernsehen. No. Ja, uns hat heute schon mal einer angelogen. Die hat uns gesagt, die Hunde, die da hatte, dass sie im Fernsehen arbeiten. Aber keine Hunde. Nein, das hat die denen an die Kinder. Ach so. Schießt du? Ich habe ihn wieder versaut. Okay, ist ja egal. Ich habe heute was sehr Kurioses erlebt. Ah. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem Versandhaus im Internet. Aha. Darf man den Namen nennen? Nee, den will ich jetzt lieber nicht nennen. Okay. Weil das ist schon sehr peinlich, was da passiert ist. Und steht da Amazon drauf? Nee. Und auf jeden Fall stand in der Mail, vielen Dank für Ihre Bestellung. Bitte sagen Sie uns noch, welche Gravur auf den Gegenstand, den Sie bestellt haben, rauf sollen. Das ist Schmuck bestellt. Und da dachte ich so, das ist doch bestimmt hier so eine blöde Werbeanmache. Mhm. Weil ich habe, die haben das Produkt ein paar Tage vorher schon per Mail beworben intensiv. Und dachte, das ist bestimmt hier, dass man sagt, hey, was ist das jetzt eigentlich, was ich hier angeblich gekauft haben soll. Daraufhin habe ich eine Mail hingeschrieben und habe gesagt, sorry, ich habe nichts bei euch bestellt. Dann kam eine Mail zurück. Doch, sie haben was bestellt, im Anhang ist die Rechnung. Ich gucke auf die Rechnung, da steht auf der Rechnung wirklich mein Name und meine Anschrift, eine Bestellung im Wert von 40 Euro und als Lieferadresse steht jemand völlig anderes, der aber zufällig in meiner Straße um 5 Ecken wohnt, eine Frau ist. Ich wurde auch mit Frau angesprochen. Frau René. Ja, und das andere war halt eine Frau mit völlig anderen Vornamen, völlig anderen Nachnamen, aber als Lieferadresse eingetragen. Ja. Und das Lustigste ist, die Rechnung war schon bezahlt per PayPal. Oh. Na denn, hättest du es doch ja, jetzt dachte ich, das ist bestimmt hier so ein Trickbetrüger, weißt du? PayPal ist ja ein bisschen langsamer, das heißt, wenn jemand Betrug merkt bei PayPal, wird das Geld dann irgendwie zurückgeholt oder so. Ja. Ne? Das läuft das sicher so. Und dachte, oh, da sind die bestimmt jemand aufgesessen. Ja. Hab hingeschrieben und ich sage, hier, tut mir leid, also das ist eine völlig andere Person. Ich wurde falsch angesprochen, vielleicht ist bei euch was in der Datenbank nicht okay. Und daraufhin kam eine Mail, bei uns ist hier was durcheinander gekommen. Ja. Und aus Programmierersicht sage ich dir, wenn sowas einmal passiert, dann werden die wahrscheinlich jetzt ein Riesenproblem haben. Dann wird das bei anderen auch passiert sein. Ja. Weil das war ein digital erzeugtes PDF-Dokument. Ja. Ne? Alle Lieferadressen vertauscht. Da wird irgendwas verquer gegangen sein. Okay, das ist klar, dass du den Namen nicht nennen willst. In deren Haut. Und schon wieder dein Handy klingelt? Nee, hat nicht geklingelt. In deren Haut möchte ich nicht stecken. Ja. Ja, genau. Das war heute so noch irgendwie. Das Tageshighlight. Ein Highlight ist eigentlich immer was Schönes. Ein Highlight war der Schokoladen. Die Schokolade ein Highlight kann auch was Schlimmes sein. Echt? Da möchte ich lieber schöne Highlights. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Ja, was ist noch? Morgen geht's los, liebe Hörer. Für euch morgen, für uns ist noch ein bisschen Zeit. 11. Juni 2010. Das ist mein Hochzeitstag übrigens. Ich bin im Urlaub. Ich bin übrigens morgen im Urlaub. Ah, die Ehe hält noch, ja? Ist noch alles okay. Und super. Meine ein Jahr. Ich wette, da gibt es 80% der Deutschen, die nach einem Jahr schon wieder verheiratet sind. Also ich bin ab morgen in einem wunderschönen 5-Sterne-Hotel. In? Am Rand von Berlin. Am Rand von Berlin. Hotel ja. Döllensee. Nein, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Ich werde vielleicht von berichten. Ja. Okay, dann bin ich gespannt. Genau. Aber ich habe schon vorgetippt, sicherheitshalber. Sehr gut. Dann bist du wieder da. Rechtzeitig zur nächsten Sendung. Rechtzeitig zur nächsten Sendung bin ich definitiv wieder da. Es ist nur ein Tag, es ist das Wochenende. Ja, und für euch haben wir auch was sehr, sehr Schönes. Was denn? Das Tippspiel. Ich habe es mit Stefan jetzt gar nicht vorher abgesprochen. Tippspiel von blog.über.de. Na, ich weiß es ja in etwa. Das wird Verpreisgeld. Ja, selbstverständlich. Also für uns, bei uns ist, jetzt wollte ich noch sagen, bei uns ist nichts umsonst. Natürlich, das Tippspiel ist gratis für euch. Und die ersten drei, ne, oder wer? Ja, ich würde sagen, die besten drei. Die besten drei. Die besten drei. Wir werden es dann nochmal schriftlich zusammenfassen, was wir jetzt hier besprechen, on air. Ja. Ja, ich würde sagen, die besten drei. So machen wir Geschäft. Auf die teilen wir die Gewinnsumme auf in Form von Amazon-Gutscheinen. Oh. Weil ich denke, bei Amazon kriegt man alles, was man braucht. Ja. Ich denke, das ist das Praktischste. Ne? Bargeld macht ja keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Ja, wie willst du denn das machen? Willst du einen Briefumschlag stecken und den Leuten schicken? Ja, persönlich besuchen, Podcast machen. Nein, wir machen das in Amazon-Gutscheinen. Ja, da findet man immer was. Zum Notverkauf, den Amazon-Gutschein Gewinn bringt. Nee, das ist doch schön. Also macht auf jeden Fall mit. Ich bin schon so gespannt. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Also ich habe schon vorgetippt bis 20. Juni oder so. Ja, die Vorrunde. Leo hat auch schon getippt. Und sehr schön. Ich bin echt super gespannt. Ich glaube ja immer noch nicht, dass Leo getippt hat, sondern dass du das warst. Nee, ich habe ihn reingesetzt. Das Einzige, was ich ihm gesagt habe, also 9-3 macht keinen Sinn. Okay. Ja? Ah, gutes Stichwort. Denn wir haben ja auch unseren Ostautomaten. Der nämlich selber tippt. Aber der ist nicht, der weiß, was ist bei dem das höchste Ergebnis? Ich glaube, bis zu 8, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Die nimmt dann ab? Ja. Ah, okay. Ich verstehe. Ich freue mich ja schon riesig drauf. Wenn ich mit meiner blog.über.de Schokolade vor dem Fernseher sitze. Du musst sie aber lange aufheben, schneid sie in kleinere Stücken. Ja, ich mache das in 64 Stücken, dann kann ich jedes Spiel ein Stück essen. Stimmt, das wär's doch. Genau. Und wie gesagt, wir müssen uns dann nach dem Fußballereignis gleich um die Sommerparty kümmern. Ach so, ganz klar. Wichtig für uns, auf unsere Agenda müssen wir das mal nehmen. Denn im August soll es soweit sein. Wenn ihr schon irgendwie Termine habt, wo ihr wisst, dass ihr nicht könnt, also zur blog.über.de Sommerparty können im Prinzip alle Bloghörer, Blog-Podcast-Hörer und Blogleser kommen, die sich vorher anmelden. Deine Wohnung ist ja gar nicht so groß. Wir werden ja wieder ein Grundstück mieten. Mieten, ne? Ja. Wir werden dasselbe nehmen. Und wie gesagt, das wird wieder so laufen. Wir bezahlen das Grundstück und ihr sorgt für Essen und Trinken. Und das wird aber durch uns gesteuert. Ihr braucht euch also keine großen Gedanken machen. Mhm. Das hat in den letzten Jahren immer super geklappt. Ja. Ja. Was hast du noch? Willst du noch irgendwas Wichtiges sagen? Mhm. Wir können ja hier noch mal ein paar Schritte machen. Nö, also ich denke... Ich habe alles gesagt, was ich mir für diese Sendung vorgenommen habe. Nein, eine Sache noch. Ja? Das habe ich jetzt fast vergessen. Das ist alles gesagt drin. Ich hatte so ein tolles McDonald's-Erlebnis letztens auch noch gehabt. Ja? Nicht beim Burger King? Ja, komm, Burger King kam dann heute. Das McDonald's-Erlebnis war, ich habe ein Wrap Beef bestellt. Ne? Das ist so ein gerollter Teig mit Beef drin, der schmeckt sehr gut. Aha. Und Chicken Nugget Burger. Das sind, ist so ein Burger mit Chicken Nuggets drin. Ach, ne? Deswegen heißt er bestimmt. Ja. Und was habe ich bekommen? Weiß ich nicht. Einen großen Beef Burger und Chicken Nuggets extra. Ich habe nichts von dem gekriegt, was ich eigentlich bestellt habe. Ja, was kriegst du zu McDonald's selber schon? Ja, aber ich habe bei Burger King heute, ja, dachte, jetzt hole ich mir für 99 Cent wie immer diesen Chicken Nugget Burger so, damit ich hier mit vollem Magen gut gelaunt on air gehen kann mit dir. Ja. Und da sagt die zu mir 1,29 Euro. Siehst du? Da haben die den 30 Cent hochgesetzt. Das sind 30%. Überleg mal, was das für eine Preiserhöhung ist. Ja, aber die Leute kaufen es doch. Hast du den dann genommen oder nicht wieder? Ja, ich dachte, ich bin da nicht so. Die kann ja auch nicht dafür. Ja. Ich guckte mit großen Augen. Sie sagte, ja, der ist teurer geworden. Ich war schon lange nicht mehr in diesem Fastfood-Restaurant. Obwohl, doch, neulich waren wir mal in der Mittagspause. Am Zenner heißt das, glaube ich, in Berlin-Treptow. Ja, der Zenner ist doch kein Fastfood-Restaurant, das ist ein teures Restaurant. Nein, da ist ja Burger King. Und da kannst du dich hinten auf die Terrasse setzen. Dann. Am Zenner? Direkt drin im Zenner? Nee, am. Daneben irgendwie. Das ist ein Burger King? Ja, ist ein Burger King. Aha. Ja, der muss ja neu sein. Also als ich das letzte Mal da war, im Zenner direkt kann man sehr gut und teuer essen. Ja, und das war so einer der wenigen Tage vor ein paar Wochen, wo es richtig warm war. Ha. Das war sehr angenehm. Das ist diese große Anlegestelle im Treptower Park, ne, wo diese großen Ausflugsdampfer losfahren. Was glaube, ja, definitiv auch mal ein Thema für unseren Podcast wäre. Ja, eine Dampferfahrt. Also mal eine Dampferfahrt. Ich glaube, es gibt auch einen Beitrag dazu. Ja. Und es ist, gibt, glaube ich, nichts Geileres als mit dem Dampfer auf der Spree durch Zentrum zu fahren. Es gibt was Geileres. Die Fußball-WM in Südafrika. Okay. Es gibt fast nichts Geileres. Ja. Nach Fußball-WM und vielen anderen Sachen, genau. Ja. Aber Dampfer gefahren muss man auch mal sein. Ja. Genau. Naja, sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir wieder eine sehr themenreiche Sendung gehabt. Ja, gut gefüllt, wenig Pausen, viel Text. So wie immer halt. Viel Text von René, genau. Viel Text von mir. Ja. Wir, wie gesagt, verabschieden uns hier vom Ostbahnhof in Berlin. Und hoffe, ihr habt die Kulisse etwas genossen. Wir sind ein bisschen für euch spazieren gegangen hier und wünschen euch eine schöne Zeit. Und wir hören uns zur Hälfte der Fußball-WM. Mit den ersten Prognosen. Mit den ersten Ergebnissen. Ja, da können wir euch nämlich die Weltmeistertipps unserer Leser schon mal präsentieren. Die Tendenzen. Und mal gucken. Ja, da bin ich mich sehr drauf. Gespannt. Ja. Und wer wird Weltmeister, René? Ich weiß nicht mehr, was ich getippt habe, aber es war nicht Deutschland. Ich glaube, ich habe Brasilien getippt. Frankreich oder so habe ich getippt, glaube ich. Frankreich. Oh, hier riecht es gerade so komisch. Ja, das sind die Taschen, die er gerade abbaut. Ja. Ach so, alles klar. Ja. Naja, dann bin ich gespannt. Viel Spaß bei Fußball-WM, viel Spaß bei dem schönen Wetter. Kombiniert das doch am besten. Und dann wünschen wir euch zwei schöne Wochen und wir hören uns dann wieder. Wunderbar. Willst du auch noch was sagen? Nö, tschüss nur noch. Dann tschüss, bis dann. Der Blogcast bei blog.juba.de. Alle zwei Wochen neu. Alle Infos dieses Podcasts zum Nachlesen auf blog.juba.de.